bleibt gleich. Das musst du verstehen, sonst findest du die Bullets von der Tech 9 in deiner Brust. Ich panier dich und mach anschließend aus dir ein Puto-Schnitzel. Und bevor du ein Wort zu den Bullen sagst, schneid ich dir die Zunge ab und mach dich mundtot, du Wichser. Es ging nicht darum, den Jungs AMG zu kaufen. Es geht darum, wer nicht nur ein Bruder ist, mit ihnen zu teilen. Meine Family distanziert sich von keinem Streit, den ich mit irgendjemandem habe, nein, sie fightet mit mir. Und wenn du Streit hast mit mir, sei dir sicher, dass irgendwann irgendwo die Jungs ballert. Und du denkst, wenn Bullen kommen mit deinem Macht, da kommen sie auf einem kaputten Fahrrad. Wir holen die geilen Karren aus den Garagen. Komm, wir fahren nachts durch die Straßen, schwenken unsere Fahnen, bekennen Farbe. Geschichten erzählt jede Narbe, die wir auf der Haut tragen. Komm, wir holen die geilen Karren aus den Garagen. Komm, wir fahren nachts durch die Straßen, schwenken unsere Fahnen, bekennen Farbe. Geschichten erzählt jede Narbe, die wir auf der Haut tragen. Apache ist die Klick und ich bin Gangmember. Bang Emma und trage Bandana. Du musst es noch nicht schuften, man sieht es deinen Händen an. Entschieden uns für den Weg, wir können doch nicht wenden, man. Ändern ab. Für kein Money, Money, Money. Süß, wie sie mir jetzt alle schreiben, funny, funny. Tausend Feature-Anfragen, Ane, Ane. Bruder, lass mal Ane, Ane, Ane, Ane, Ane. Danke an die Family und an die Enemies. Ich kenne sie nicht, aber bänge sie auf zwei Flaschen Hennessy. Geh woanders schon um, du Hund, weil du von mir keinen Penny kriegst. Und fühl dich nicht so sicher, ich kenn many men. Many, many, many, many men. Die Juben waren dicke Hodenatten, aber jetzt müssen sie jeden Penny drehen. Wir holen die geilen Karren aus den Garagen. Komm, wir fahren nachts durch die Straßen, schwenken unsere Fahnen, bekennen Farbe. Geschichten erzählt jede Narbe, die wir auf der Haut tragen. Komm, wir holen die geilen Karren aus den Garagen. Komm, wir fahren nachts durch die Straßen, schwenken unsere Fahnen, bekennen Farbe. Geschichten erzählt jede Narbe, die wir auf der Haut tragen. Wir holen die geilen Karren aus den Garagen. Komm, wir fahren nachts durch die Straßen, schwenken unsere Fahnen, bekennen Farbe. Geschichten erzählt jede Narbe, die wir auf der Haut tragen. Komm, wir holen die geilen Karren aus den Garagen. Komm, wir fahren nachts durch die Straßen, schwenken unsere Fahnen, bekennen Farbe. Geschichten erzählt jede Narbe, die wir auf der Haut tragen. Komm, wir holen die geilen Karren aus den Garagen. Komm, wir fahren nachts, nachts durch die Straße. Wir schwenken unsere Fahne, bekennen Farbe. Geschichten erzählt jede Narbe, die wir auf der Haut tragen. Yeah.